mit Judith Heidkamp. Der Kaiser hatte abgedankt. Die Gefängnisse wurden geöffnet, die Soldaten aus den Kasernen geholt, die Maschinengewehre in die Spree geworfen. Bei Klärchen klingelten zwei Soldaten, die um Essen baten. Sie waren 17 Jahre alt und Elsässer. Die preußische Armee existierte nicht mehr und so hatten sie kein Essen bekommen. Wir springen mitten hinein in den chaotischen November 1918. Gabriele Tergit hat uns hierher gebracht in ihrem großen Epochenroman Effingers. Sie hat erzählt, wie der unternehmungslustige Paul Effinger aus dem kleinen Kraxheim nach Berlin zog, um dort eine Fabrik aufzubauen, wie er das häusliche Klärchen Obner heiratet und sein Bruder Karl Klärchens Schwester Annette und wie sich so die Sippe der Effingers, Obners, Goldschmidts bildet, deren Schicksal hier beschrieben wird. Und nicht nur das, auch der Reichtum und Wandel der Epochen, in denen die Effingers leben, zwischen 1878 und 1942, die sich ändernden Arten zu denken, vom Kaiserreich bis in die Diktatur, wie die Frauen anderes wollen, darum wird es heute besonders gehen, wie die Geschmäcker sich ändern und auch, wie der Antisemitismus wächst. Sie begegnen sehr vielen Figuren in diesem Text, dessen Personal um eine weitere Generation gewachsen ist. Lassen Sie sich nicht verwirren und nehmen Sie all die Skizzen als Momentaufnahmen einer bewegten Zeit. Wichtig sind Lotte, Tochter von Paul und Klärchen, noch auf dem Weg ins bürgerliche Eheleben, das wird sich aber ändern in den wilden 20ern. Sie geht dann nach München zum Studieren und wird Schauspielerin. Dann spielen ihre Cousins Erwin und James, besonders Erwin, wichtige Rollen, Karls Söhne. Und Fritz, Lottes Bruder, der vom Militär nach Hause kommt. Katja Birkel liest für uns aus diesem umfassenden Zeitroman in der Regie von Irene Schuck. Hören Sie den dritten Teil von Gabriele Tergits, Effingers. November 1918. Eine Schülerin von Fräulein Dr. Koch hielt eine Zeitung mit zwei Fingern hoch, als ob sie schmutzig wäre. Denn Vorwärts muss man sich kaufen für Regierungsnachrichten. Unser Vaterland geht zugrunde, rief die Koch, als sie die Klasse betrat. An der Tiroler Grenze muss man neue freiwillige Regimenter bilden. Wir müssen weiterkämpfen. Die Münchner Sozialisten sind Hochverräter. Sie liefern Deutschland dem Feinde aus. Erzberger gehört erschossen. Wie konnte er diesen Waffenstillstand schließen, unbesiegt wie wir sind? Dort draußen schießen sie, sagte Lotte zu Marianne. Es wird eine neue Welt geboren. Und ich warte, ob Herr Edgar Anders sich wieder meldet. Ich möchte gern ein gutes Kind und eine gute Bürgerin sein und einen Triumph erleben und mich mit Edgar Anders verloben. Und was wird mit dir? Ich weiß nicht, ob sie mich behalten werden. Ich bin schließlich bürgerlich. Seit wie lange arbeitest du nun ehrenamtlich? Seit 9 Jahren. Aber Lotte, unser einer kann sich doch nicht dafür bezahlen lassen, dass er arme Kinder beaufsichtigt. Nein, natürlich nicht. Ich störe wohl, sagte Annette und trat ein. Aber es wird dunkel. Bahn gehen nicht. Sie schießen in der Stadt. Willst du nicht vielleicht lieber hier übernachten? Was für eine Zeit. Nein, danke sehr, Tante Annette. Ich gehe schon lieber. Nichts fuhr. Es war ganz still. Aber im Osten glühte der Himmel. Ein Auto, von roten Fahnen überweht, raste vorbei. An alle hatte Russland verkündet. Tack, tack, tack. Man schoss eine Welt in Trümmer. Neue Worte kamen. Liebe, Gemeinschaft, Menschlichkeit, Schutz den Armen. Freiheit, dachte Lotte. Aber was war Freiheit? Eine weite Ebene, auf der ein paar Bäume standen. Freiheit war das unendliche Tiefland, das bis an den Ural reichte. »Fräulein, Sie können nicht weitergehen«, sagte ein gut gekleideter Herr. »Es wird geschossen. Am Brandenburger Tor wird niemand durchgelassen. Es ist schrecklich. Niemand weiß im Ministerium, was wird. Und das alles, wo wir in der Gewalt der Feinde sind. Furchtbar werden bei solchem Zustand die Friedensbedingungen werden. Was für eine Zeit!« Als Lotte nach Hause kam, saß Anders da. Er war einer aus James' unerreichbarem Kreis von Lebeleuten, von der erstklassigen schwarzen Glocke bis zu dem Erzeugnis vollendeten Schuhmacherhandwerks an seinen Füßen. von dem leichten Puder auf dem Gesicht bis zu den sehr gepflegten Händen. Paul erzählte aufgeregt. Und dann haben sie gesagt, dass wir abgesetzt seien. Wir, die Direktoren. Der Betriebsrat übernimmt die Verwaltung. Die sollen nur die Verwaltung übernehmen. Lauter Dilettanten. Sollen mal eine Bilanz machen. Es wird nichts klappen. Und die Verluste werden dann sozialisiert. Und dann waren unsere Autos beschlagnahmt. Und mein Bruder und ich konnten den ganzen Weg zu Fuß laufen. Ein Zustand, Herr Doktor. Ein Zustand herrscht in Deutschland. Es wird alles zugrunde gehen. Und diese Undankbarkeit der Angestellten. Unser einer, der alles aufgebaut hat. Interesse gegen Interesse. Der eine streikt, der andere sperrt aus. Es gibt ein gemeinsames Interesse am Werk. Doch nicht im heutigen Großbetrieb, der seine Arbeiter bei jeder Krise auf die Straße schmeißen kann. Eine Fabrik ist ein Geschäft zum Geldverdienen. Und Paul sagte, wie Schlemmer 35 Jahre früher, wir alten Industriellen haben nur daran gedacht, wie man den Menschen bessere Lebensbedingungen schaffen kann. Wir dachten nicht an unsere persönliche Bereicherung. Aber während Schlemmer die neue Welt verachtet hatte, imponierte sie Paul. »Glauben Sie, dass es den Arbeitern einen Unterschied macht, ob sie sich viel oder wenig Gehalt geben lassen?« sagte Anders. »Ob sie viel oder wenig arbeiten? Im Gegenteil. Nach Marx ist ein fleißiger Fabrikant, weil er von seinen Angestellten auch Fleiß verlangt, ein größerer Aussauger als ein Fauler. Sobald wir eine neue Fabrik gründen, dekretiert sich jeder meiner Brüder 50.000 Mark Gehalt. Mir hat immer an der Gesundheit der Effinger Werke gelegen. Ich habe ständig Abschreibungen und Rücklagen gemacht. Die Maschinen stehen mit einer Mark zu Buch. Ich halte das ja für eine ganz falsche Politik. Der Schuldner ist immer in einer viel besseren Position als der Gläubiger. Hätte Helfferich sich den Krieg von Amerika finanzieren lassen, wäre Amerika nie in den Krieg eingetreten. Wer lässt einen Schuldner untergehen? Aber das Erste ist doch für einen anständigen Kaufmann, dass er seine Schulden bezahlt. Anständiger Kaufmann. Das ist ein Begriff des abgelaufenen liberalistischen Zeitalters. Der Marxismus nennt den anständigen Kaufmann einen sentimentalen Kapitalisten. Wir haben schon eine ganze Reihe von Werken wieder liquidiert, wenn sie nicht ertragfähig genug waren und wir eine Reihe von Jahren unsere Gehälter bezogen hatten. Sie sprachen von Amerika. Aber die Amerikaner sind doch nun wirklich aus idealen Gründen in den Krieg eingetreten, sagte Lotte. Sie wollten eine neue Menschheit. Menschheit, lächelte Edgar Anders. Fauler Zauber. Menschen handeln nach Utilitätsgründen. Waldemar trat ein. Was ist bei euch los? Paul erzählte. Waldemar nahm es nicht ernst. Ich war heute Morgen bei der Staatsanwaltschaft. Keiner der Herren wollte verhandeln, denn niemand wusste, in wessen Namen er anklagen oder Recht sprechen sollte. Also war weder ein Richter noch ein Staatsanwalt in die Sitzungszimmer gegangen. Da telefonierten die Gerichtsdiener, die Angeklagten seien da, wo denn die Herren blieben. Lieber Paul, ein Volk, bei dem die Angeklagten ins Gericht kommen, während sozusagen Revolution ist, das macht keine echte Revolution. Das streikt höchstens. Es gibt viel Ernsteres. Die alten Gewalten sind unauffindbar. Einfach verschwunden. Die Regierung haben Phantasten in Händen oder ungeübte, wenn auch höchst anständige Leute. Und das in einem Moment, wo es um die Existenz Deutschlands geht. Es gab keine Regierung. Es tagte eine Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte. Und es tagte der Rat geistiger Arbeiter, der das geistige Deutschland in der neuen Volksregierung vertreten sollte. Auf einer Tribüne saßen 10 junge Leute, keiner über 25 Jahre alt. Die Versammlung war überfüllt. Einer der jungen Leute, lang, blond, bleich und leicht gebückt, hielt einen längeren Vortrag. Stellt man sich die Wirklichkeit eines Bundes der Geistigen so vor, dass schöpferisch geistige Menschen ihn zwar leiten, aber nicht ausschließlich ihn bilden, vielmehr die Mitgliedschaft mit Menschen teilen, die ohne Schöpfer zu sein, in ihrem Wesen und Wollen doch geistig gerichtet sind, dann ergibt sich, dass jene Ortsgruppen, welche die Basis der ungeheuren Zweckverbandspyramide unseres Bundes ausmachen und nach einem geflissentlich unprogrammatischen Statut sich vollkommener Freiheit in Ansicht und Absicht erfreuen, dass diese Ortsgruppen grundsätzlich durchaus zusammenfallen können mit Gemeinschaften, die Stücke des Bundes der Geistigen sind oder für ihn leben. »Ich verstehe kein Wort«, sagte ein Mädchen hinter Lotte. Gehen Sie doch nach Hause, wenn Sie nicht reif genug für unseren Kameraden sind, zischte Ihr Nachbar Sie an. Utopie, rief der Redner. Utopie, riefen einige Stimmen aus der Versammlung. Sie existiert aus Forderung und Traumbild einer geänderten Welt, einer besseren, vernünftigeren, sinnhafteren, Zufall, Wahnwitz und Unheil klüger ausschaltenden, Frieden, Freiheit, Freude, sicherer, verbürgenden, paradiesnäheren Ordnung des Menschlichen zusammen. Wir wissen die Mittel, morgen den Akt dieser Weltänderung zu beginnen. Und was ist mit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel? Wo bleibt die Sozialisierung? Rief es aus der Versammlung. Der zweite Teil der Sitzung begann. Ein junger Mann sprach leidenschaftlich über die Armeniergräuel. Und dann ging das Licht aus. Denn die Arbeiter des Elektrizitätswerks streikten. Fritz klingelte und war da, abends um 21:30 Uhr, als Paul, Klärchen und Lotte unter der Lampe saßen. Er war fidel und zog etwas hinter sich her. Nachdem sie sich glücklich geküsst hatten, sagte Paul plötzlich, »Was ist denn das? Ein Maschinengewehr? Und zwei Gewehre und eine Decke? Das ist doch Staatseigentum!« »Ach, Staatseigentum, es ist doch Revolution!« »Ja, seid ihr denn alle verrückt geworden? Das ist doch Diebstahl!« »Wieso denn? Das ist doch alles Eigentum des Volkes!« »Also ich will die Sachen nicht im Hause haben. Bring sie sofort zurück in die Kaserne.« »Die lachen sich scheckig. Alle haben es mitgenommen.« »Also lass den Jungen jetzt hier. Morgen kann er es wegbringen«, sagte Klärchen. Aber morgen gab es kein Wasser und kein Licht. Die Frauen standen zusammen und sagten, das Chaos kommt. Niemand wusste über irgendetwas Bescheid. Auf einem der großen Plätze sprach ein Offizier von einer Tonne herab. »Wollt ihr, dass die große Stadt in Seuchen untergeht, dass wir kein Wasser haben und kein Licht? Oder wollt ihr Ruhe und Ordnung? Es ist keine Frage. Ihr wollt Ruhe und Ordnung. Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, sind wir nach Berlin gekommen. Wenn wir Bruderblut vergießen, dann nur, um so rasch wie möglich wieder Ruhe und Ordnung zu haben. Lieber wäre uns, wir brauchten es nicht.« Alle standen auf Seiten des Offiziers. Denn das brauchten sie. Milch für ihre seit Jahren hungernden Kinder, Wasser und Licht. Fritz fuhr mit einigen Kameraden vor eine Polizeistation. »Wir brauchen 6 Gewehre.« »Jawohl, Herr Kommissar«, sagte der Polizeibeamte und gab Fritz 6 Gewehre. »Für alle Fälle brauchbar«, sagte Fritz. »Man kann nie wissen. Zu mir kann ich sie ja nicht bringen. Mein Vater hält das für Diebstahl. Aber du, Brusso, du nimmst sie wohl.« »Na sicher.« Bei Sophie klingelte das Telefon. »Erich, zurück. Wann sehe ich dich?« »Ich dachte, heute Abend.« »Wir haben kein Licht und kein Wasser.« Sophie dachte, bei der Acetylenlampe sehe ich aus wie 50 und kein Wasser, um zu baden. Und wo kriege ich was zu essen her? »Ich wollte mit dir zu einem sogenannten Maskenball gehen. Kannst du dich etwas maskieren?« »Wie meinst du das?« »So ein Tuch herumnehmen genügt.« Sophie ging in die Townsienstraße, die große Kaufstraße des Westens, um etwas zu kaufen. Bei Kerzen und Petroleumlampen, die in den Schaufenstern standen, riefen einbeinige und einarmige amerikanische Schokolade aus. Menschen ohne Beine krochen auf der Erde herum. Andere schüttelten sich unausgesetzt. Alle trugen schmutzige, zerfetzte, graue Uniformen. Erich Feld ging mit Sophie durch einen Durchgang und über einen Hof. An einer Treppe, die in einen Keller führte, stand ein Mann in der Dunkelheit. »Parole Heimat«, sagte Feld und wurde eingelassen. Es war eine seltsam dekorierte Kellerwohnung, halb kleinbürgerlich und halb Lasterhöhle. Vertikos und Sofas und lange Tische. Nur Kerzen infolge des Streiks. Man konnte kaum treten vor Menschen. Sophie war unbehaglich zumute. Eine Frau trug kleine schwarze Höschen, etwas Flitter über der Brust und auf dem schönen Kopf einen sehr hohen Zylinder. Sie tanzte mit einem großen, blonden Mann. Der war nicht schüchtern, ein gewöhnlicher Kerl. Man hätte ihn sich als einen Markthändler, der seine Frau verprügelt, vorstellen können. Er bestellte Sekt für seinen ganzen Tisch, an dem man gröhlte, schrie und sich über seinen Nachbarn warf. »Einen Augenblick«, sagte Sophie. Sie versuchte, das sehr geschminkte Gesicht der tanzenden Frau genau zu sehen. Die Kerzen flackerten. Man konnte sich irren. Da tanzten sie nahe an Sophie heran. »Na du«, sagte der Mann und fasste Sophie an, »du hast dich ja so eingepackt.« »Nehmen Sie die Hand von meiner Dame«, sagte Dr. Feld. Sophie verzog keine Miene. Ganz rasch sagte Beatrice zu Sophie, als der Blonde den Rücken kehrte, »Du hast dich geirrt, verstanden? Ich habe mich auch geirrt.« Feld tanzte mit Sophie. Er drückte sie an sich. Dann ging er fort und tanzte mit einem Mädchen vom Nebentisch, genau wie er mit Sophie getanzt hatte. Es wurde immer voller. Die Frauen hatten wenig an. Die Männer kannten keine Zurückhaltung. Sophie wollte immerzu sagen, »Ich halte es hier nicht aus«, aber sie hatte Angst, Feld könne ihr das übel nehmen. Die Kerzen verlöschten, man lag auf dem schmutzigen Holzfußboden, Sophie lag neben einem Fremden. Sie war müde und hatte, ohne etwas zu essen, viel Wein getrunken. »Kann ich mit zu dir kommen?« sagte der Fremde. »Erich«, rief Sophie. Aber Dr. Feld war verschwunden. Sie versuchte, den Ausgang zu finden. Die Seuche. Am 8. August 1918 war in einem Ausbildungslager mitten in Amerika ein Fall von Influenza aufgetreten. Mit der Influenza ist es so: Im Frühjahr erkälten sich die Leute, bekommen Fieber und Gliederschmerzen, legen sich ins Bett, bleiben 8 Tage liegen und dann sind sie wieder gesund. Der August ist kein Monat für Influenza. Und infolgedessen war es etwas merkwürdig, dass immer mehr und mehr junge Leute in dem amerikanischen Ausbildungslager Influenza bekamen. Sie verbreitete sich rasch in ganz Amerika und noch im Laufe des Sommers kam sie nach Europa. Während die Soldaten exerzierten, fielen sie um und waren krank. Die Influenza ritt auf den Kriegsschauplatz, aber dort fand sie ihren Kameraden, den Tod, schon vor. Sie zog sich zurück und ritt lieber in ein glückliches Land. Sie ritt nach Spanien. Spanien hatte nicht am Kriege teilgenommen. Spanien genoss den Frieden. Wie eh und je gingen die Leute auf der Rambla in Barcelona spazieren. Wie eh und je saßen sie in Scharen zu Hunderten und Tausenden in der Arena und sahen den Stierkämpfen zu. Die Männer lächelten den Mädchen zu und die Mädchen trugen Spitzentücher über hohen Kämmen und schönen Gesichtern. Und es wurde viel Geld verdient in dem armen Spanien. Plötzlich trat dort die Influenza auf. Und plötzlich war sie keine Influenza mehr. Sie sah zwar genauso aus, ein bisschen Fieber, ein bisschen Übelkeit, ein bisschen Erkältung, aber sie ging ganz anders aus. Diese Influenza endete mit Tod. Der Tod hatte auf den Schlachtfeldern Europas seit 4 Jahren reiche Ernte unter den jungen Männern gehalten. Der Hunger hatte in Deutschland die Schwachen und Alten getötet. Jetzt kam die Seuche und holte die jungen Frauen, die werdenden Mütter. Sie tötete die jungen Männer in den Ländern, die der Krieg nicht berührt hatte. Als die Influenza aus Spanien zurückkehrte, war sie die spanische Grippe geworden. Und nun war kein Halten mehr. Im Ganzen waren in einem halben Jahr mehr Menschen an der Seuche gestorben als im ganzen Weltkrieg. Klärchen hatte den Rückgang der Verlobung von Lotte als einen schweren Schicksalsschlag empfunden. Lotte war ja schließlich alt genug mit ihren 24 Jahren. Und so war es sehr gut, dass sie jetzt so viele Besorgungen für Fritz hatte. Es war schwer genug, Hemden zu bekommen und wenigstens einen anständigen Anzug. Wenn auch nicht mehr. 400 bis 500 Mark musste man für einen anständigen Anzug ausgeben. Wer konnte denn das? Also kaufte sie alles in Berlin. Strümpfe kosteten 4 Mark das Paar. Kein Mensch wusste mehr genau, wie viel so etwas früher gekostet hatte. Klärchen merkte nur, dass man kein Geld mehr hatte. Die Kriegsanleihe sank und sank und der größte Teil des Vermögens war darin angelegt. »Ich weiß nicht, Mama«, sagte Fritz, als sie gerade in dem Warenhaus Einkäufe machen wollten. »Mir ist gar nicht gut. Ich möchte nach Hause gehen.« Zu Hause legte er sich mit Fieber ins Bett. »Ich weiß wirklich nicht, welchen Arzt ich anrufen soll. Man hat gar keinen Arzt in der letzten Zeit gehabt«, sagte Klärchen. Theodor empfahl ihr einen Bruder seines alten Freundes Miermann, zu dem er jetzt auch gehe. Spezialist für Herzsachen, aber Sie sind ja heutzutage alle Spezialisten. Ich brauche keinen Arzt, sagte Fritz. So ein Quatsch. Arzt. Morgen stehe ich wieder auf. Als Paul um 8:30 Uhr abends nach Hause kam, hatte Fritz einen roten Kopf. Und als man ihn maß, hatte er beinahe 39 Grad Fieber. Klärchen war völlig verstört. Aber ich bitte dich, sagte Paul, es ist doch schon mal einer krank. Nein, bei dieser furchtbaren Grippe, das ist ja noch immer nicht zu Ende, das sagen sie ja bloß so. Also ruf den Arzt an, Lotte, er soll gleich herkommen. Dr. Miermann untersuchte Fritz hin und her und sagte schließlich, man kann auch gar nichts sagen, aber da ihm nichts wehtut, außer allgemeinen Gliederschmerzen, kann es schon Grippe sein. Ich bleibe die Nacht auf, um bei ihm zu wachen, sagte Klärchen. Aber warum denn, gnädige Frau? Es ist doch nicht der geringste Grund zu irgendeiner Beunruhigung. Jetzt im Frühjahr hatten immer sehr viele Leute Influenza. Es ist doch gar nicht gesagt, dass das noch mit der Epidemie zusammenhängt. Also ich will wenigstens bei ihm schlafen. Das können Sie ja. Hoffen wir, dass Sie mir morgen einen beruhigenden Bescheid geben können. Wir wollen jetzt kein Mittel geben, damit wir genau wissen, um was es sich handelt. Und Sie messen ihn morgens um 8 Uhr und geben mir die Temperatur durch. Und Paul half dem Arzt in den Mantel und sie verabschiedeten sich. Aber am Morgen war das Fieber nicht zurückgegangen. Und der Arzt machte einen sehr viel ängstlicheren Eindruck und konstatierte eine Lungenentzündung und bat, noch einen Arzt hinzuzuziehen. Am Nachmittag um 5 Uhr war das Ärztekonsilium. Und eine halbe Stunde später kam eine Krankenschwester. Es war das erste Mal weit und breit, dass in diesen Familien einer krank war. Emanuel war krank gewesen, aber schließlich war das ein Mann über 80. Und dann war Ludwig krank gewesen, mitten im Kriege. 1000 junge Leute waren gefallen. Wer nahm da die Krankheit eines alten Mannes wichtig, den sowieso der Krieg völlig zerbrochen hatte? Annette ließ Haushalt und Familie im Stich und kam, um zu helfen. »Ich schlaf bei euch«, sagte sie. »Es ist ja auch ein bisschen viel bei euch in der letzten Zeit. Weißt du, Klärchen, eigentlich hätte ich doch die Mutter von Fritz sein können und du die von Marianne. Wäre doch viel passender. Na, und Erwin, das ist doch überhaupt mehr ein Kind von Paul als von uns. Ich werde mal zu ihm gehen.« Die Schwester war dafür, noch einmal den Arzt zu rufen. Sie wollte genaue Verhaltungsmaßregeln, aber der Arzt konnte ja auch nur die bei Lungenentzündung üblichen Maßregeln geben. Mitten in der Nacht weckte die Schwester die Familie und rief bei Dr. Miermann an. Fritz war bewusstlos. Er atmete sehr schwer. »Er stirbt doch. Er stirbt uns doch unter den Händen«, rief Klärchen. »Man muss ihm doch helfen. Man muss noch einmal Miermann anrufen.« Miermann kam sehr rasch. Man legte Eisbeutel auf. »Bei so schwerem Fieber gibt man doch Wechselbäder«, sagte Klärchen. »Um Gottes Willen«, sagte der Doktor, »das Herz darf doch gar nicht angestrengt werden.« Aber das Herz wurde immer schwächer. Kein Mensch verstand das. Warum wurde das Herz dieses jungen und gesunden Menschen immer schwächer? »Es liegt an der schlechten Ernährung während des Krieges«, sagte Klärchen. »Man hätte eben noch ganz anders für so ein heranwachsendes Kind sorgen müssen.« »Aber es wurden doch überall die Stärksten und nicht die Schwächsten getroffen«, sagte der Arzt. »Es ist genau wie im Krieg. Wer krüppelige und missratene Kinder hatte, der durfte sie behalten. Aber gesunde, die wurden totgeschossen. Sie dürfen nicht alle Hoffnung aufgeben. Vielleicht beißt er sich durch. Er hat sich doch immer durchgebissen«, sagte Paul. Aber Fritz wachte nicht auf. Das Herz wurde ganz leise. Miermann telefonierte an einen Kollegen und der brachte ein besonderes Herzstärkungsmittel mit und machte eine Spritze. Aber es half nichts. Alle dachten, man müsste es doch fertigbringen, dieses Herz zum Weiterschlagen zu veranlassen. Aber es ging nicht. Es verlöschte. Fritz Effinger, dieses starke und lebenskräftige Geschöpf, das wie aus einer Pistole in dieses Leben geschossen war, hatte 19-jährig aufgehört zu existieren. Flucht. Im Sommer 1919, der Frieden war geschlossen, war Erwin in einem Lager, das sich in einem Steinbruch befand. Die Arbeit in dem Steinbruch war schwer, die Baracken wimmelten von Ungeziefer, das Essen war kaum genießbar. Erwin dachte, jetzt ist August, Bald ist wieder Herbst. Noch ein Winter halte ich das nicht aus. Unter den Werkzeugen war eine Drahtschere. Er nahm sie mit und versteckte sie in seinem Strohsack. Seit Wochen sammelte er Sardinendosen. Und vor allem hatte er noch seinen amerikanischen Monteuranzug, gestohlen in Sion. Er meldete sich krank. Ein Thermometer wurde gerieben, bis es Fieber zeigte, und er kam in die Sanitätsbaracke. Als die Posten sich am Abend wuschen, es dämmerte schon, schnitt er vorsichtig und rasch eine Gasse in den Drahtverhau und entwischte. Er wurde bemerkt. Rufe ertönten, Schüsse fielen. Atemlos erreichte er den dichten Wald, an den das Lager grenzte. Am Wald entlang floss ein Kanal. Erwin lauschte. Sein Herz klopfte. Er merkte, dass der Wald abgeriegelt wurde. Er zögerte noch, dann ließ er sich mit allen seinen Sachen in den träge fließenden Kanal gleiten und schwamm nach Westen zu. Als er aus dem Wasser stieg, war es ganz warm und ganz dunkel. Irgendwo fern hörte er Hundegebell und Schüsse. Er lief ein Stück im Weidengebüsch am Kanal, dann rasch durchs Feld und dann war er schon im Wald. Er schlief den ganzen Tag in einem dichten Gebüsch und am Abend begann er wieder zu wandern. So Nacht für Nacht. Um die Dörfer machte er einen weiten Bogen und nichts hasste er so wie die Hunde, die anschlugen. Der Wald verbarg ihn am Tage. Dieser meilenweite französische Laubwald der Genovefer und der Ritter von König Arthurs Tafelrunde. Dieser dichte, dünnstämmige, völlig mit Farn und Unterholz verwachsene Wald. Erwin begann ihn zu lieben. Dies war keine Holzfabrik wie die deutschen Wälder. Hier konnte die Minnegrotte sein, in der Tristan und Isolde verbannt und einsam lebten. Hier waren Moos und Blumen, Blaubeeren und schon die ersten Brombeeren. Hier waren die herrlichen Bäume, an denen die Schaukel befestigt war, mit der die lüsternen Schönen Fragonard und Bouchers in den Abgrund der Revolution flogen. In diesen Wald führte Maupassant die Irrenden des Herzens. Und er war noch immer die Insel Cythera, in deren Buschwerk man sich verlieren kann. Erwin fühlte, warum es heißt La douce France, süßes Frankreich. Wenn die Eichhörnchen in den Ästen knackten, wenn die Vögel zirpten, wenn der Mittagsglast alle verschwiegenen Düfte aus der Erde sog, dann spürte Erwin trotz minütlicher Gefahr und obwohl er keinen Pfennig Geld in der Tasche und nur noch sehr wenig zu essen hatte, das Glück der Kreatur. Trotz aller Vorsicht stand er eines Nachts vor einer radelnden Gendarmerie-Patrouille. Aber vor die Verfolgten hat die Vorsehung die Faulheit der Gendarmen gesetzt. Er lief ins hohe Korn und niemand verfolgte ihn. Nach wenigen Tagen war er ohne Nahrung. Das Brot war beim Schwimmen durch den Kanal nass geworden und verschimmelt. Und in den Wäldern fand man nicht allzu viel Essbares. In der Morgendämmerung geriet er aus Versehen in einen kleinen Ort. Er marschierte weiter, zum ersten Mal am hellen Tage. Und keiner beachtete ihn, obgleich er sich 10 Tage nicht gewaschen und rasiert hatte. Er war kühn geworden, denn er hatte Hunger. Das Problem war, wie er was zu essen finden konnte. Da sah er, dass eine Kolonne deutscher Gefangener Granatlöcher zuschüttete. Er schlängelte sich heran und begann zu reden. Sie waren ärgerlich über den Zivilisten, bis er sich zu erkennen gab. »Ihr müsst mir etwas zu essen verschaffen. Wir haben selber nichts. Ihr habt doch einen Küchenhengst, der wird schon haben. Schmeißt es nachher hier auf den Schutthaufen, da hole ich es dann.« Tatsächlich fand er nach ein paar Stunden dort einen Brotbeutel mit Sardinen, Brot und einem Stück Wurst. Wirrungen und Lösungen. Am nächsten Morgen, an einem strahlenden Wintertag, stand Lotte zwischen den weiten Wiesen des englischen Gartens, als James schon kam. Er überreichte ihr ein Veilchensträußchen. »Woher weißt du, dass das so schön an das Kostüm passt?« »Genie. Du siehst ja bezaubernd aus mit dem kleinen Persianermützchen. Also, erst gehen wir ein bisschen spazieren und dann frühstücken wir.« »Gemacht.« Sie gingen die breite Maximilianstraße hinauf, die Lotte entzückte, wie alles in München sie entzückte. Hinten standen die theatralischen offenen Bögen gegen den Winterhimmel. Grünlich schäumend kam die Isar aus den Alpen und brachte in die große Stadt den Duft und die Frische des Hochgebirges. Jetzt aber, sagte James, in was Inwendiges. Für Bilder bin ich heute gar nicht. Gehen wir in das Nationalmuseum. Sehen Sie, meine Dame, begann er, dies sind hier die Ritter in ihrer richtigen zeitgemäßen Umgebung. Hier haben Sie den romanischen Treppenaufgang und die Stickerei, die Ihre schönen Frauen machten, und den ausgestopften Falken. Begeben wir uns ein Jahrhundert weiter. Es war eine gotische Kirche. Das ist nichts für dich. Hier gab es bloß Nonnen und Mönche. Aber hier ist die Renaissance. Sieh mal diese herrlichen elfenbeinernen Humpen. Diese goldene Kette würde ich dir um den Hals gelegt haben, wenn wir uns 1456 getroffen hätten. Und sieh, diese herrliche Truhe, auf die müssen wir uns setzen. Und nun gab James ihr den ersten Kuss. Ich kann doch ein Mädchen in einem Renaissancezimmer nicht ungeküsst lassen. Und sie gingen weiter. Sie sahen die Kleider und die Geräte des Barock, die hohen feierlichen Lehnen der Stühle, die Allonge-Perücken und die Degen. Und dann kam das Rokoko. Mir geht's wie Onkel Theodor. Das wäre mein Jahrhundert gewesen. Ich fahre zwar Auto, aber eigentlich finde ich es nicht mir gemäß. Eigentlich möchte ich eine Equipage haben und zwei Braune davor und einen Kutscher auf dem Bock, zu dem ich sagen könnte, abscheulich, Johann, die neue Zeit, ordinär. Ach, herrlich, James, man muss dich lieben. Vor 2 Monaten hat mir Großpapa dasselbe in Kragsheim gesagt. Er hat einen Nachruf auf die königlich-bayerischen Postillons gehalten und auf die blauen Husaren und auf die vergangene Zeit. Ja, der Alte. Das war immer mein Mann. Hübsch, konservativ und patriotisch. Sieh mal, Lottchen, was für ein Bett. Die Leute haben zu schlafen verstanden, allein und zu zweit. Fortsetzen werde ich das nicht vor deinen immer noch keuschen Ohren. Ah, was für ein Porzellan und was für Möbel. Le Grand Siècle. Dann kam sie in einen blassgrünen Raum und James nahm sie um und während er mit ihr ein paar Menuettschritte machte, küsste er sie, wie Lotte nie gewusst hatte, dass Küsse sein können. Hör bloß auf. Warum denn? Und dann kam Napoleon und die steifen Stühle und Tische und Sofas. Lass uns gehen. Hier beginnt der Verfall. Gehen wir in ein Restaurant, wo man noch kochen kann. Und sie gingen in ein braun getäfeltes Restaurant mit kleinen Abteilungen, in denen es nach Wein roch und nach sorgfältiger Auswahl. Lotte hatte die Jacke geöffnet. Sie fühlte, wie sie sich belebte, wie sie hübsch wurde, wie die Augen von James sie hübscher werden ließen. »Das habe ich mir so gewünscht«, sagte Lotte, »aber Edgar hat mich nie irgendwohin mitgenommen.« »Auch das noch nicht mal.« »Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe.« Er war doch im Grunde klug und lebenstüchtig. Und also lebenstüchtig ein bisschen zu sehr. Und klug gewiss. Aber erstens eiskalt und dann doch kein Mann. Wieso? Du hättest nie Kinder von ihm bekommen. Es ist ein Verbrechen, dass er sich verlobte. Du weißt das so sicher? Wenn man sich 20 Jahre kennt, weiß man solche Sachen. Komm, trink noch ein Glas Sekt. Auf deine Zukunft, auf deine Karriere als Schauspielerin. Bist du blödsinnig? Nein, nur weise wie ein alter Elefant. Und in dich habe ich mich heute Mittag verliebt. Wenn es nicht jetzt so wäre, dass ich meine große Liebe in Hamburg hätte, würde ich dich bestimmt heiraten. Oh, James. Und dennoch tut es mir wohl. Und James küsste sie aufs Neue. Darf ich mich mal nach deinen bürgerlichen Verhältnissen erkundigen, sagte Lotte. Es scheint dir doch weiter gut zu gehen. Tja. Ich habe doch von Onkel Ludwig ein bisschen was geerbt. Und da habe ich mir ein Haus gekauft, von dem habe ich ganz nette Einnahmen. Und außerdem arbeite ich bei Onkel Theodor und spekuliere so ein bisschen. Onkel Theodor hat mir einen kleinen Kredit gegeben. Warum eigentlich nicht? Trotzdem es ja schreckliche Sorgen waren mit dem Solowajczykschen Vermögen. Aber in einem Monat soll die erste Dividende verteilt werden. Und jetzt gehen wir noch einmal in die Stadt. Sie gingen Arm in Arm über den großen Platz. »Ist es nicht herrlich?« sagte Lotte. »Na ja«, sagte James. »Bloß, dass die Feldherrnhalle eine Kopie der doppelt so großen Loggia in Florenz ist und die Königsresidenz eine Kopie des doppelt so großen Palazzo Pitti in Florenz und das Siegestor eine Kopie des Arc de Triomphe in Paris. Aber du hast recht, es ist doch schön. Die Weite zwischen den Türmen der Theatinerkirche, die Rokokohäuser und so ein Platz wie der Königsplatz. Der Himmel war strahlend blau und es fror leicht. Und sie gingen in ein Geschäft, wo es Schachteln gab. Nichts als entzückende kleine Schachteln mit Wachsblümchen und Spitzen. Und James kaufte. Eine für Lotte und eine für seine Mutter und eine für Frau Dongmann in Hamburg. Nie hatte Lotte einen Menschen so kaufen sehen. Er kaufte nur, was ihm gefiel, er fragte nicht nach dem Preis und er hatte im Moment das Schönste im ganzen Laden gesehen. Erkenntnis. Inmitten der Stadt stand ein schöner Bau. Lotte stieg eine Freitreppe hinauf, trat in einen Raum, ließ sich eine Karte geben, ging durch eine Sperre. 6 hohe Fenster gliederten den Saal. Lotte ging an ein Bücherbord, nahm einen Band und schlug ihn auf. Drehte ihn noch einmal, sah den Rücken. Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Was steht hier? Naturrecht. Der Staat ist das Resultat eines Vertrages. Sein Ziel? Gewisse Zustände, den Status naturalis oder bellum omnium contra omnes aufzuheben. Sie las und las. Jeder hat das gleiche Anrecht an den Staat. Ha, fiel ihr ein. Das ist der Humanitätsgedanke, von der Gleichheit der Rechte und Pflichten, der überall auftritt, wo Bürgerkriege drohen oder vorüber sind, bis tief in das Mittelalter hinein. Bei Crotius, bei Hobbes. Hobbes, ach ja, dieser Zyniker der Stuarts. Bodinus, Heinrich dem IV. Plötzlich sah sie ein Bild vor sich. Giordano Bruno, den Schüler des Cusanas, der nicht mehr an das Absolute, das einzig Wahre glaubte, der umherirrte, ein entlaufener Franziskanermönch, der Erkenntnis suchte und einen Verleger. In Genf, in Frankreich, in London, im Deutschland Luthers, in Wittenberg und im hussitischen Prag. Er saß auf einem Brunnenrand in brauner Kutte, tief den Kopf auf den Knien, erschöpft. Der Himmel war eingestürzt. Der Himmel, der die Erde umgab seit der Antike, war vernichtet. Lug und Trug, dass die Erde ein Mittelpunkt sei. Unendlich, unermesslich war die Welt. Es gab keine Übersphäre. An jedem Punkt war er in der Mitte und am Ende. Oh, sich aufzugeben ans Grenzenlose und sich finden durch sich aufgeben. Eins sein mit der unendlichen Gottheit in minimo maximum. Gott war vertausendfältigt in allen Individuen. Der Punkt trug die Möglichkeit der Linie in sich, die Monade die Möglichkeit der Gottheit. Die Welt war göttlich. Wie war es weitergegangen? Auf der Piazza dei Fiori wurde er verbrannt. Die Franzosen besetzten Mailand und über Italien wuchs Gras, weideten die Ziegen, lehnten die Hirten. Lotte stand auf, ihr Herz klopfte. Sie klappte das Buch zu, ging dem Ausgang zu, durch den sie vor vielen Jahren, vor 2 Stunden, geschritten war. Sie stand auf einem weiten Platz. Erkenntnis, dachte sie, und ein Verleger, und lieber James. Ein paar Monate später saßen Lotte, Fräulein von Carstens, deren Freund und ein Dr. Wilken auf dem Lande unter blühenden Apfelbäumen in einem Grasgarten. Hinten die Alpen hatten noch weiße Schneeköpfe. »Passen Sie einmal auf«, sagte Dr. Wilken. »Ich nehme jetzt diesen Teelöffel und damit hypnotisiere ich die Hühner.« »Welche Hühner?«, fragte die Carstens. »Hier kommt gerade eins gewackelt.« Er hielt den Löffel direkt vor das Huhn und ging langsam rückwärts. Das Huhn folgte. »Schön. Wunderbar. Genau dasselbe habe ich heute mit unserem Star, der Castro, gemacht. Ich saß im Hofgarten Kaffee trinken, sitzt die Castro am Nebentisch und tut so, als sei ich ihr gänzlich unbekannt. Habe ich sie nicht Kaffee trinken lassen?« »Was ist los?« »Ich habe sie hypnotisiert«, sagte Dr. Wilken. »Sie hat 3-mal die Tasse hochgehoben und hat es nicht fertig gebracht, sie zum Mund zu führen. Schließlich ist sie aufgestanden, ohne dass sie ihren Kaffee getrunken hatte.« »Ach, Unsinn«, sagte Lotte. »Nein, gar nicht. Sie werde ich nächstens zwingen, über ein blaues Taschentuch zu steigen, auch wenn Sie gar nicht wollen. Aber ich weiß einen viel besseren Schlangenbändiger als ich bin. Ihr müsst mal in den Zirkus Krone kommen. Da tritt jetzt ein gefährlicher Verrückter auf. Das muss man miterlebt haben. Wann wollen wir gehen? Ich werde mich mal erkundigen, wann er wieder auftritt. Das ungeheure Rund des Zirkus war verdunkelt. Man hatte den Eindruck, dass es ganz voll war. Neben Wilken saß ein freundlicher alter Mann, der immer zu Tabak schnupfte. In einen Lichtkegel trat der Redner. »Du, alte Frau«, sagte er in scharfem Dialekt zu einem alten Weibchen in der ersten Reihe, »wer ist schuld daran, dass du so elend aussiehst? Wer hat dich um dein Geld gebracht?« Aus dem Riesensaal tönte von hinten eine Stimme, eine dunkle, schwere Stimme. »Der Jude«. Von der rechten Seite kam eine zweite Stimme. »Der Jude«. Die Stimmen kamen langsam, einzeln, von oben, von unten, von der einen Seite, von der anderen Seite. »Der Jude«. »Der Jude«. »Der Jude«. »An wen hast du deine goldene Uhr verkauft, die vom Großvater ererbte? Du, junger Mann, hier vor mir, mit dem müden Gesicht. Und du dort, du Alter, der du ein fleißiges Leben hinter dir hast, wer hat dir deine Ersparnisse weggenommen?« Und wieder tönte es durch den Riesenraum. Einzeln, langsam, von oben, von unten, von der einen Seite, von der anderen Seite. »Der Jude, der Jude, der Jude! Wer hat uns unter die Zinsknechtschaft gebracht? Das jüdische Bankgesindel. Wem muss das deutsche Volk seine Eisenbahn geben, seine Bergwerke, seine Elektrizitätswerke, seine Eisengießereien? Dem Juden morgen. Für wen rackerst du in deinem Feld, deutscher Bauer? Für die Finanzjuden von New York. Du hast deine Freiheit verloren, deutsches Volk. Du bist hörig dem Juden. Er saugt dir deine Seele aus dem Leib, wie er das Blut deiner Kinder trinkt.« »Habe ich recht gehabt?« sagte Wilken, als sie draußen waren. »Das ist ein ungewöhnlich verrückter Fisch, dieser Hitler. Ein Spinnerten haben ihn seine Kameraden im Feld genannt.« »Na ja«, sagte Fräulein von Carstens, »man muss doch zugeben, dass ungewöhnlich viele Juden kleine Kinder ermorden«, fiel ihr Wilken ins Wort. »Was sagt man? Schon angesteckt. Was sagen Sie denn dazu, Herr Baron?« »Ich verstehe nicht, warum man sowas frei herumlaufen lässt. Was ist denn mit dir, Elvira?« »Ich muss sagen, es hat mir einen Eindruck gemacht, den ich nicht so schnell abschütteln kann.« »Also, rasch in ein nettes, helles Kaffeehaus, wo es keine Teufelsbeschwörer gibt. Merkt ihr denn nicht? Der Mann bringt doch den alten Teufel- und Dämonenglauben zu neuem Leben. Er nennt die Teufel und Dämonen Juden.« Wohnungssuche. Erwin war an Warten gewöhnt. Es war ein regnerischer Tag und in dem lichtlosen Wartezimmer roch es nach nassen und ungelüfteten Kleidern. Neben Erwin saß ein Mann in einer zerrissenen, feldgrauen Uniform. »Suchen Sie eine Wohnung?« »Ja«, sagte Erwin. »Ich habe eine. Die muss ich jetzt anmelden. Aber wenn Sie sie mir abkaufen wollen, könnten Sie sie haben.« »Wieso geben Sie denn Ihre Wohnung ab? Reicht das Geld nicht?« »Nee«, sagte der Mann, der ungefähr in Erwins Alter war. »Ich bin so lange in Russland gewesen, in Gefangenschaft. Da lebt auch meine Frau mit einem anderen. Da habe ich mal erst dem Mann ordentliche Keile gegeben und habe sie beide die Treppe runtergeschmissen. Und dann habe ich ein Beil genommen und habe alle Möbel zerhackt. Und die Wohnung, die ist meine. Und nun sollen sie sehen, wo sie was finden für ihre Sünde.« »Na ja, also wenn Sie mir die Wohnung abkaufen wollen, ich weiß nicht, ob ich das darf. Ist es ein Zimmer?« »Nee, eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung hinter dem Bell-Allianz-Platz.« »Hat keinen Sinn. Ich habe die Fabrik in Weißensee.« »Da müssen Sie versuchen, einen Tausch im Ring zu machen«, sagte eine ältere Frau neben Erwin. »Aber mit sowas gehen Sie besser in das Wohnungsbüro von Seifert. Der besorgt Ihnen was gegen 10% der ersten Jahresmiete.« »Das wäre ja herrlich«, sagte Erwin. »Ich bekomme nämlich ein Kind und da muss ich eine Wohnung haben.« »Haben Sie vielleicht offene Tuberkulose oder offene Füße? Das ist das Beste. Da kriegen Sie nämlich eine Wohnung.« »Wenn ich das Glück hätte, eine Tuberkulose zu haben, dann wäre ich ja nicht 4 Jahre im Krieg gewesen und 2 Jahre in französischer Gefangenschaft, sondern hätte meine Frau früher geheiratet und da hätten wir jetzt eine Wohnung und wären fein raus.« »Naja, so ist es. Aber fahren Sie mal zu Seifert. Da ist der Herr Lange. Der ist sehr tüchtig mit Tausch im Ring.« Erwin fuhr noch in das Wohnungsbüro von Seifert und telefonierte inzwischen mit Lotte. »Ich bin so mit Nestbau beschäftigt, ich komme erst später. Ich versuche, einen Tausch im Ring zu machen. Was ist los? Redest du Chinesisch? Ich bin beim Wohnungsschleichhändler. Mein Herr, sagte der Wohnungsvermittler Lange, ein gewesener Offizier, wollen Sie aufgrund eines weißen Scheins eine Wohnung kaufen oder eine im Wege des Tausches im Ring erwerben? Ich bin vollkommen unbewandert. Was ist ein weißer Schein? Zuerst eine andere Frage. Sind Sie beim Wohnungsamt eingetragen? Nein. Das ist aber ein großer Fehler. Das hätten Sie doch sofort nach der Eheschließung machen müssen. Kann ich denn das nicht jetzt machen? Sicher. Aber auf einen Berechtigungsschein hin bekommen Sie noch lange keine Wohnung. Sie müssen 4 Jahre warten. Die Leute kommen der Reihe nach dran. Also bleibt nur Tausch im Ring. Bleibt nur Tausch im Ring. Aber haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Welche Mühe des Vermittlers dahinter steckt? Bevor ich weiter auf Ihren Fall eingehe, muss ich Sie um 1.000 Mark Vorschuss bitten. Bekomme ich die später angerechnet? Leider nicht. Das ist die sogenannte Einschreibgebühr. Na gut, sagte Erwin und zog seine Börse, aus der er einen 1.000-Mark-Schein nahm. Vorgestern, sagte Herr Lange, sollte endlich ein Tausch im Ring fertig werden. Alle Verträge waren schon genehmigt. Eine Baronin wollte ihre 5-Zimmer-Wohnung in der Nähe der Linden gegen eine kleine 3-Zimmer-Wohnung tauschen, denn ihr Vermögen ist im Schwinden. Ihre 5-Zimmer-Wohnung wollte ein Herr übernehmen, der eine 10-Zimmer-Wohnung am Kurfürstendamm hatte und sich von seiner Frau scheiden ließ. Also das war das Schwerste, denn kein Mensch will mehr an den Kurfürstendamm, in diese ungeheuren hässlichen Wohnungen. Aber schließlich bekamen wir einen Generalkonsul, ich bitte Sie, so ein Glück, der seine 6-Zimmer-Wohnung aufgab, in die nun das glückliche junge Ehepaar mit 2 Kindern aus der 3-Zimmer-Wohnung, in die die Baronin einziehen wollte, ziehen konnte. Konnte, sage ich. Hätte können, müsste ich sagen. Denn als die Möbel bereits vor der Tür standen, da nimmt sie der Wirt nicht, weil ein großer Schäferhund dabei war. Er nimmt kein solch großes Tier in seine Wohnung. Und nichts ist zustande gekommen. Entsetzlich. Ich gebe Ihnen eine Liste. Sehen Sie sich die Wohnungen an. Erwin stellte Lotte vor die Alternative. Sonne und Lärm oder Dunkelheit und Stille? Sonne und Stille für Menschenwohnungen zu vereinen, ist offenbar zu viel verlangt für die Berliner Architektenschaft. Du musst dich entscheiden. Aber Lärm ist genauso abscheulich wie eine dunkle Hofwohnung. Doch wenn du eine wirklich an der Hand hast, ist mir alles egal. Ich habe aber keine an der Hand. Nun komm nach vorn zum Essen. Und dann saßen sie in dem großen Esszimmer mit den vielen Delfter Tellern und Vasen. Und nach Tisch, sagte Annette spitz, ihr wollt euch natürlich zurückziehen. Bitte. Am nächsten Morgen trabte Lotte wieder los. Wohnungen ansehen. Es war ein düsterer Korridor von 20 Meter Länge, in dem ein Gasofen stand. Da ist die Kochgelegenheit. An dem düsteren Korridor lagen 3 winzige Löcher, die auf den engen Hof sahen. Immerhin eine Wohnung. Und wann ist die Wohnung zu haben? Wenn wir eine haben. Und wann werden Sie eine haben? Ja, wir wollen eine Neubauwohnung. Die können wir nur bekommen, wenn Sie einen Berechtigungsschein haben und uns geben. Wir geben Ihnen dann unsere Wohnung. Ich habe aber keinen Berechtigungsschein. Also dann kommt es nicht in Frage. Lotte stieg wieder in eine elektrische und fuhr herum. Bitte, Sie wünschen? Ich komme wegen Ihrer Wohnung. Ach, das ist ja toll. Also mein Mann, dieser Lump, will die Wohnung vermieten. Aber ich denke nicht daran, die Wohnung zu verlassen. Wie komme ich dazu? Ich habe doch den Vertrag unterschrieben. Tür knallte zu. Lotte setzte sich auf die Treppe. Ich muss mich gleich übergeben, dachte sie. Sie kam in jene entsetzliche Gegend, wo man straßauf, straßab weder Baum noch Strauch findet. Nie würde ich diese herrliche Wohnung aufgeben, sagte der Besitzer, wenn ich nicht müsste. Den Gobelin an der Wand hat meine selige Mutter gestickt. Das war noch eine Frau. Und dann führte er Lotte auf einen Balkon, auf dem Kohlen lagen und der auch für nichts anderes benutzbar war. Hier würde ich auch nicht glücklicher sein, dachte Lotte. Es gibt nichts Rechtes, sagte sie am Abend zu Erwin. Ich habe ja eine Adresse bekommen von einem Fräulein Pitsch, die soll sehr tüchtig sein, die verschafft Berechtigungsscheine. Da hat es doch im Kriege einen Herrn Pitsch gegeben, der die Druckposten besorgt hat, Essensausgabe zum Beispiel in Hannover. Sicher. Aber außerdem ist die Pitsch die große Schinkenvermittlerin gewesen. Sogar hintenrum Butter hat man von ihr bekommen. Oh Lotte, es lebe der Schleichhandel. Du irrst dich. Wir werden durch die Pitch nur wieder 1.000 Mark loswerden, aber keine Wohnung bekommen. 1.000.000 Mark waren $1 wert. Jeden Tag stand das gesamte Theaterpersonal um die Mittagsstunde an der Kasse Schlange und wartete auf sein Geld. Es wurde täglich ausbezahlt. Jeden Tag stand das gesamte Ministerium an der Kasse und wartete auf seine Bezahlung, die täglich erfolgte. Jeden Tag standen an allen Universitäten Deutschlands die berühmtesten Gelehrten an der Kasse, um ihr Gehalt in Empfang zu nehmen. Lotte gastierte um diese Zeit in einer größeren Stadt Westdeutschlands. Sie nahm täglich ihr Geld und stürzte sofort zu einem befreundeten Bankier und kaufte Aktien. Die Aktien stiegen mit dem Dollar, und so konnte Lotte gelegentlich etwas mehr kaufen, als der tägliche Bedarf war. Wenn sie aber Geld übrig behielt, dann gab sie es schnell aus, denn bis zum nächsten Tag war es nichts wert. Einmal hatte sie noch 1.000.000 in der Hand und sah in einem kleinen Antiquitätengeschäft eine bezaubernde alte Tasche. »Wie viel kostet die Tasche?« 1.000.000«, sagte ein mürrischer alter Mann. Lotte kaufte die Tasche. Es war schrecklich, jetzt etwas zu kaufen. Lotte hatte eine Tasche, aber der Mann hatte Papierscheine, die schon 5 Stunden später nichts mehr wert waren. Keiner wusste mehr, wo der Betrug anfing, wo der ehrliche Kauf aufhörte. Meine liebe Lotte, bei diesen schweren Zeiten halte ich es für wahrscheinlich, dass du mit deiner Gage nicht auskommst. Und so schicke ich dir 20.000.000. Lege sie gleich zum Bankier, damit du keinen Zinsverlust hast. Erwin kommt fast jeden Tag zu Susi, die schon reizend plaudert und ein sehr gescheites Kind zu sein scheint. Auf deine Bitte spreche ich nicht mehr über diese Dinge mit Erwin, aber in meinen alten Kopf geht es nicht hinein, warum ihr nicht zusammenlebt. Lotte konnte absolut nicht begreifen, wie ihr Vater je hatte existieren können. Ein Mann, der im Sommer 1923 noch von Zinsen sprach. Es war so grotesk, dass sie immer wieder den Brief durchlas. Zinsen.